Test, Test, Test. 1, 2, 3, 1. Hallo, Micha? Hallo, Aiden? Könnt ihr mich hören? Audiokommentartest. Test, Test, Test. Geht's jetzt? Micha möchte ja ausprobieren, ob es mit dem neuen Mischpult oder dem neuen Setup geht. Und da müssen Kabel dazwischen geklemmt werden. X, Y, Z, was weiß ich was. Test, Test, Test. Und mir fällt heute nichts Schlaueres ein. Aber Audiokommentar müssen wir mal ausprobieren. So, dann bin ich mal gespannt, ob es geklappt hat. Bis zum nächsten Mal. Ciao, der Oboman.